Du bist auf der Suche nach einem Ehepartner, nach einer Ehefrau, nach einem Ehemann. Du möchtest endlich den Bund der Ehe eingehen. Und du fragst dich, welchen Weg du gehen sollst. Du fragst dich, wie finde ich eine Frau? Wie finde ich einen Mann? Nein, du fragst dich, wie finde ich einen guten Mann, eine gute Frau? Einen rechtschaffenen Mann, eine rechtschaffene Frau. Und du stöberst im Internet und du fragst die Bekannten und du hörst hier und da einige Sachen. Doch das Wichtigste erzählt dir keiner. Das Wichtigste auf der Suche nach deinem Ehepartner bist du selbst. Du selbst bist das Wichtigste in dieser Angelegenheit. Warum? Denn wenn du einen rechtschaffenen Mann, eine rechtschaffene Frau, eine gute Frau, einen guten Mann suchst, dann musst du an erster Stelle selbst gut sein. Du an erster Stelle musst rechtschaffen sein. Wenn du einen Ali suchst, musst du eine Fatima sein. Und wenn du eine Fatima suchst, musst du ein Ali sein. Nicht anders. Du kannst nicht als jemand, der nicht betet, der nicht fastet, der nicht Allahs Grenzen einhält, eine Frau wollen, die betet, die fastet, die Allahs Gesetze einhält, die Kopftuch trägt, die auf dich hört. Das wird so nicht funktionieren. Genauso du, Schwester, wenn du willst, dass dein Mann rechtschaffen ist, ehrlich ist, treu ist, betet, fastet, gut zu seinen Eltern, gut zu dir und so weiter, dann musst du all diese Sachen an erster Stelle bei dir haben. All die Charaktereigenschaften, die du bei deinem Partner finden möchtest, musst du an erster Stelle hervorbringen, dass du das Minimum davon fordern kannst. Du kannst nicht fordern, dass dein Ehepartner den Koran auswendig kann und du kannst nicht mal den Koran lesen. Du kannst nicht fordern, dass dein Ehepartner gebildet ist in eine Sache und du bist ungebildet in dieser Sache. Subhanal Malik. Es gibt ein paar Sachen, wo man ein Auge zudrücken kann. Aber in Angelegenheiten der Religion, in Angelegenheiten, die wichtig sind für die Ehe, die ausschlaggebend sind in einer Ehe, musst du deine Worte zuerst an dich selber richten. Wer bin ich? Du musst schauen, wer bin ich? Was für Eigenschaften habe ich? Und dann schaust du, was für einen Partner möchte ich haben? Entsprechen deine Eigenschaften, deine Person, nicht der Person, den du haben möchtest oder die du haben möchtest, dann verändere dich, dann verbessere dich, auf dass Allah subhanahu wa ta'ala dir genauso einen gleich guten Partner gibt. Subhanallah. Das ist sehr, sehr wichtig, meine geehrten Geschwister, in der Auswahl eines Partners an allererster Stelle auf sich selbst zu schauen, wie man ist. Und wenn man findet, dass man selber nicht genug hat, dass man selber nicht gut genug ist, dass man sich verbessert und auf diesem Weg Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe bittet, Dua macht, dass er den Weg für einen Ehepartner leicht macht.